regel das mit sechs Päckchen. Die Probleme einfach wegstrecken. Noch bevor die Polizei kommt, ich dann rein muss und meine Jungs holen sich deinen Kopf. Hab von allem was, fühl mich pudelwohl. Doch sie wollen uns ficken, jeder Staatsanwalt ein Hurensohn. Scheine in Farben wie bei Karneval. Sag es immer wieder, ein Hurensohn bleibt Staatsanwalt. Vorauszusehen, wohin es am Ende führt. Statt dein Herz klopfen 10 Junkies an Zellentüren. Deine Zukunft, ein Dealer wie die anderen. Und bei der Haftprüfung ziehst du wieder ab in Handschellen. Money. Der Verkauf in Mengen mein Weg. Rücken Gras, Ace, vakuumiert im Paket. Jeden Tag, den ich lauf für die Kettenkartier. Kann die jede Woche 10 Dinge abnehmen. Der Verkauf in Mengen mein Weg. Rücken Gras, Ace, vakuumiert im Paket. Jeden Tag, den ich lauf für die Kettenkartier. Alles am Marsch, haben nichts zu verlieren. Sind ein Jahr auf Jagd, um dann 5 zu kassieren. Am Block LKA, ja, wir sind informiert. Doch im Kopf ist Shaitan, er bestimmt zu riskieren. Viel zu oft weint im Arm, sagt, wann wird's eskalieren. Wenn sie Spezza kein Markt mit zum Frühstück serviert. Tag, bam, bam, Zugriff, Zielperson wurde festgenommen. Mit ner Übertreibung wie im Film, à la Teflon Don. Vor Gericht jedes Jahr. Rein, raus jedes Mal. Heute ist nix wie es früher war. Doch alles gut, solange ich lach. Für Money, der Verkauf in Mengen mein Weg. Rücken Gras, Ace, vakuumiert im Paket. Jeden Tag, den ich lauf für die Kettenkartier. Kann die jede Woche 10 Dinge abnehmen. Der Verkauf in Mengen mein Weg. Rücken Gras, Ace, vakuumiert im Paket. Jeden Tag, den ich lauf für die Kettenkartier. Welt so hoch passiert viel auf dem Weg dahin. Bis zum Tod ist mein Leben ein Actionfilm. Gras, Amphetamin, ich hab alles verkauft. Nur ein Blick, guckst du schief, hol den Ballermann raus. Und dann muss ich reingehen für Money. Der Verkauf in Mengen mein Weg. Rücken Gras, Ace, vakuumiert im Paket. Jeden Tag, den ich lauf für die Kettenkartier. Kann die jede Woche 10 Dinge abnehmen. Der Verkauf in Mengen mein Weg. Rücken Gras, Ace, vakuumiert im Paket. Jeden Tag, den ich lauf für die Kettenkartier.